Wie klagend. Das ist ja Saxophon. Ja. Tu te rends compte, les petites clochettes, là. C'est très joli. Was Sprechen Sie Okzitanisch? Verstehst du das? Nein.